Der Großinquisitor von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Weißt du, Aljoscha, lache nicht. Ich habe einmal ein Poem verfasst, ungefähr vor einem Jahr. Wenn du mir noch 10 Minuten widmen kannst, werde ich es dir erzählen. Du hast ein Poem geschrieben? Oh nein, nicht geschrieben, lachte Iwan. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal auch nur 2 Verse gedichtet, aber dieses Poem habe ich mir ausgedacht und es im Gedächtnis behalten. Voller Begeisterung habe ich es mir ausgedacht. Du wirst also mein erster Leser sein. Oder vielmehr Zuhörer. Nein, in der Tat. Warum sollte ein Autor auf seinen einzigen Zuhörer verzichten, meinte Iwan, über sich selbst lächelnd. Soll ich es also erzählen? Ich bin sehr gespannt, sagte Aljoscha. Mein Poem heißt »Der Großinquisitor«. Eine absurde Geschichte, aber ich möchte sie dir doch einmal erzählen. Natürlich geht es auch hier nicht ohne Vorrede, das heißt, ohne ein literarisches Vorwort, begann Iwan heiter. Doch was bin ich denn schon für ein Dichter? Also, meine Handlung spielt im 16. Jahrhundert und damals, das muss dir noch aus der Schule bekannt sein, damals war es allgemein üblich, in poetischen Darstellungen die himmlischen Mächte auf die Erde herabsteigen zu lassen. Von Dante spreche ich erst gar nicht. In Frankreich pflegten die Schreiber der damaligen Gerichtshöfe und auch die Mönche in den Klöstern ganze Aufführungen zu veranstalten, in denen auf der Bühne die Madonna, Engel, Heilige, Christus und Gott höchstpersönlich erschienen. Damals stellte man sich das alles ganz naiv vor. In Victor Hugos Notre-Dame de Paris wird zu Ehren der Geburt des französischen Dauphins in Paris in Gegenwart Ludwigs XI. Im Rathaussaal dem Volk gratis eine erbauliche Vorstellung gegeben unter dem Titel »Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie«, worin auch sie selbst persönlich erscheint und ihr »Bon Jugement« verkündet. Auch bei uns in Moskau wurden in der Zeit vor Peter dem Großen dann und wann eben solche beinahe dramatischen Aufführungen veranstaltet, vor allem nach Stoffen aus dem Alten Testament. Zur Zeit dieser dramatischen Aufführungen waren denn auch überall viele Geschichten dieser Art in Umlauf, sogenannte Poem und Gedichte, in denen, je nach Bedarf, Heilige, Engel und sämtliche himmlischen Mächte mitwirkten. In unseren Klöstern wurden diese Werke vielfach übersetzt und abgeschrieben. Oder man verfasste ganz neue. Und weißt du auch zu welcher Zeit? Ausgerechnet unter dem Tartarenjoch. Es gibt zum Beispiel ein kleines Klosterpoem, natürlich aus dem Griechischen, »Der Gang der Gottesmutter durch die Höllenstrafen«. Mit Bildern von einer Kühnheit, die denen von Dante wirklich in nichts nachstehen. Die Gottesmutter steigt hinab in die Hölle und der Erzengel Michael führt sie durch die Höllenstrafen. Sie sieht alle Sünder in ihren Qualen. Unter anderem gibt es dort auch eine äußerst bemerkenswerte Kategorie von Sündern in einem brennenden See. Diejenigen, welche in diesem See bereits so tief versunken sind, dass sie nicht mehr an die Oberfläche kommen können. Von ihnen heißt es, dass selbst Gott sie bereits vergisst. Ein Ausdruck von außergewöhnlicher Tiefe und Kraft. Und da fällt die erschütterte Gottesmutter weinend vor dem Thron des Höchsten nieder und bittet um Vergebung für alle, die sie dort in der Hölle gesehen hat. Für alle, ohne Unterschied. Ihr Gespräch mit Gott ist ungeheuer interessant. Sie fleht, sie hört nicht auf zu flehen. Und als Gott auf die durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes weist und sie fragt, wie soll ich denn seinen Peinigern vergeben, da befiehlt sie allen Heiligen, allen Märtyrern, allen Engeln und Erzengeln, gleichfalls niederzuknien und mit ihr vereint um Gnade für alle zu bitten. Ohne Ausnahme. Es endet damit, dass sie von Gott die Einstellung der Qualen in jedem Jahr von Karfreitag bis zum Pfingstfest erlangt. Und da ertönt aus der Hölle der Dank und der Lobgesang der Sünder, die laut zu ihm emporrufen: Gerecht bist du, o Herr, da du also gerichtet hast. Von dieser Art wäre nun auch mein Poem gewesen, wenn ich es in jener Zeit verfasst hätte. Bei mir erscheint auf der Bühne er. Allerdings spricht er in dem Poem kein einziges Wort. Er tritt nur auf und geht ab. 15 Jahrhunderte sind seit seinem ersten Erscheinen vergangen. Seit der Zeit, da er den Menschen verhieß, wiederzukommen und sein Reich auf Erden zu errichten. 15 Jahrhunderte seit der Zeit, da sein Prophet schrieb: Siehe, ich komme bald. Von jenem Tage aber und der Stunde weiß nicht einmal der Sohn, nur allein mein himmlischer Vater. Doch die Menschheit wartet auf ihn noch mit demselben Glauben und mit derselben Ergriffenheit wie seit je. Oh, sogar mit noch größerem Glauben wartet sie auf ihn, denn schon sind 1,5 Jahrtausende verflossen, seit der Himmel aufgehört hat, dem Menschen ein sichtbares Unterpfand zu gewähren. Was das Herz dir zuraunt, dem allein nur traue. Der Himmel gibt kein Unterpfand dem Menschen. Geblieben waren einzig und allein der Glaube an das, wonach das Herz verlangt. Freilich, es geschahen damals wohl noch viele Wunder. Es gab Heilige, die Wunderheilungen vollbrachten, und zu manchen frommen Einsiedlern stieg die Himmelskönigin in eigener Person herab, wie wir aus den Viten wissen. Aber der Teufel schläft ja nie. Und schon begannen in der Menschheit Zweifel an der Echtheit dieser Wunder aufzutauchen. Im Norden, in Deutschland, verbreitete sich gerade damals eine furchtbare neue Ketzerei. Ein großer Stern brannte, wie eine Fackel, damit ist die Kirche gemeint, fiel auf die Quellen der Wasser, und siehe, das Wasser ward bitter. Die Anhänger dieser Ketzerei beginnen gotteslästerlich die Wunder zu leugnen, aber umso glühender glauben die Treugebliebenen. Die Tränen der Menschen steigen nach wie vor zu ihm empor. Man erwartet ihn, man liebt ihn, man hofft auf ihn wie ehedem. Und nun hatte die Menschheit schon so viele Jahrhunderte in feurigem Glauben zu ihm gebetet und ihn angerufen: »Herr, erscheine uns!« dass er in seinem unermesslichen Mitleid zu den Flehenden herabsteigen will. Er hatte aber auch vor dem schon etliche Gerechte, Märtyrer und heilige Einsiedler erhört und sie auf Erden besucht, wie es in deren Viten geschrieben steht. Bei uns hat Tschutschew das Gleiche von Russland bezeugt, und er hat selber aus tiefstem Herzensgrunde an die Wahrheit seiner Worte geglaubt in der Strophe: »Dich, mein Heimatland, hat der Himmelskönig wohl in Knechtsgestalt von der Kreuzeslast tief gebeugt durchwandert und dabei gesegnet dich, mein Land.« Was auch tatsächlich so geschehen ist, das sage ich dir. Aber nun verlangte es ihn in seiner Barmherzigkeit, wenigstens auf einen Augenblick zum Volk hinabzusteigen, zu dem sich Quälenden, dem Leidenden, schmutzig Sündigen, doch kindlich in liebenden Volk. Die Handlung spielt bei mir in Spanien, in Sevilla, auf dem Höhepunkt der Inquisition, als zum Ruhme Gottes im ganzen Land täglich die Scheiterhaufen zum Himmel loderten und man in prunkvollen Autodafés verruchte Ketzer verbrannte. Oh, das war natürlich nicht jene Wiederkunft, in der er nach seiner Verheißung am Ende der Zeiten erscheinen wird. In himmlischer Glorie. Plötzlich. Gleich wie der Blitz leuchtet von Osten bis Westen. Nein. Diesmal will er nur für einen Augenblick seine Kinder wiedersehen. Und zwar gerade dort, wo die Scheiterhaufen mit den Ketzern prasselten. In unermesslichem Erbarmen kommt er zu ihnen. Noch einmal in derselben menschlichen Gestalt, in der er einst 33 Jahre lang unter den Menschen wandelte, vor anderthalb Jahrtausenden. Er steigt hinab auf die glutheißen Plätze der südlichen Stadt, in der erst am Vorabend im Beisein des Königs, seines Hofes, aller Granden und Kirchenfürsten und der reizendsten Damen der Hofgesellschaft vor den Augen der zahlreichen Einwohnerschaft Sevillas vom greisen Kardinal Großinquisitor fast ein volles 100 Ketzer ad majorem gloriam Dei auf einmal verbrannt worden war. Er erschien ganz still und unbemerkt. Und doch, seltsamerweise, sie erkennen ihn alle. Das könnte eine der besten Stellen des Poems sein. Das heißt, woran sie ihn eigentlich alle erkennen. Eine unwiderstehliche Macht zieht das Volk zu ihm. Es umringt ihn, es werden mehr und mehr, sie folgen ihm, wohin er geht. Er aber wandelt stumm unter ihnen mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitgefühls. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, strahlend von Licht, Erleuchtung und Kraft strömen aus seinen Augen, und alle, über die sie sich ergießen, sind ergriffen von Gegenliebe zu ihm. Er streckt ihnen die Hände entgegen, segnet sie, und von der Berührung seiner Hände, ja, schon von der Berührung seines Gewandes geht heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, der von Kindheit an blind ist, den Vorübergehenden laut an: »Herr, heile mich, auf dass auch ich dich sehe!« Und siehe, es fällt wie Schuppen von seinen Augen, und der Blinde sieht ihn. Das Volk weint und küsst die Erde, über die er geschritten ist. Kinder streuen Blumen auf seinen Weg, jauchzen und rufen »Hosianna!« »Das ist er! Er selbst!« raunt sich das Volk immer lauter und lauter zu. »Das muss er sein! Das kann kein anderer sein als er!« Vor dem Portal der Kathedrale von Sevilla bleibt er stehen, als gerade unter Weinen und Wehklagen ein offener weißer Kindersarg in den Dom getragen wird. Im Sarg liegt das tote siebenjährige Töchterchen eines vornehmen Bürgers, sein einziges Kind. Man hat es ganz in Blumen gebettet. »Er wird dein Kind auferwecken«, ruft man aus der Menge der weinenden Mutter zu. Der Geistliche, der aus der Kathedrale dem Sarg entgegentritt, bleibt verwundert stehen und runzelt die Stirn. Aber die Mutter des toten Kindes wirft sich ihm zu Füßen und ruft: »Wenn du es bist, so erwecke mein Kind!« Flehend hebt sie die Hände zu ihm empor. Alles bleibt stehen. Der kleine Sarg wird vor dem Portal der Kathedrale zu seinen Füßen auf den Boden gestellt. Voll Mitleid blickt er auf das tote Kind, und seine Lippen sprechen leise abermals: »Talita Kumi, stehe auf, Mädchen.« Und das Mädchen erhebt sich im Sarge, setzt sich auf und blickt sich lächelnd mit weit offenen, verwunderten Äuglein um. Seine Hände pressen die weißen Rosen, mit denen es im Sarge lag, an die Brust. Im Volke Bestürzung. Man schreit und schluchzt. Und gerade da, in diesem Augenblick, geht über den Platz der Kathedrale der Kardinal Großinquisitor. Er ist ein fast 90-jähriger Greis. Groß und aufrecht, mit ausgemergeltem Gesicht und tief eingesunkenen Augen, in denen aber noch immer ein Glanz blinkt wie ein Feuerfunke. Oh, nicht in seinem prächtigen Kardinalsgewand geht er vorüber, in den leuchtenden Farben, in denen er gestern vor dem Volk geprunkt hat, als die Feinde des römischen Glaubens verbrannt wurden. Nein, in diesem Augenblick trägt er nur seine alte, grobe Mönchskutte. In angemessenem Abstand folgen ihm seine finsteren Gehilfen, seine Sklaven und die heilige Wache. Beim Anblick der Menge vor dem Portal bleibt er stehen und beobachtet sie von Ferne. Er sieht alles. Er sieht, wie der Sarg vor seine Füße gestellt wird, sieht, wie sich das Mädchen aus dem Sarg erhebt und sein Gesicht verfinstert sich. Er runzelt die grauen, buschigen Brauen und sein Blick erglüht unheilverkündend. Er weist mit dem Finger auf ihn und befiehlt der Wache, ihn zu ergreifen. Und siehe, so groß ist seine Macht und so gut abgerichtet, gehorsam und zitternd ihm ergeben ist das Volk, dass es vor den Wachen wortlos zurückweicht und in der plötzlich eingetretenen Grabesstille legen sie ungehindert Hand an ihn und führen ihn ab. Und jäh beugt sich die ganze Menge wie ein Mann bis zur Erde vor dem greisen Großinquisitor, der segnet schweigend das kniende Volk und geht stumm weiter. Die Wache führt den Gefangenen in ein enges, dunkles Gewölbe, ein Verlies im alten Palast des Heiligen Tribunals, und schließt ihn dort ein. Der Tag vergeht. Die dunkle, glühende, hauchlose, sevillanische Nacht bricht an. Die Luft ist schwer von Lorbeer und Orangenduft. Da, im Dunkel der tiefen Nacht, öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des Verlieses, und der greise Großinquisitor selbst tritt langsam, mit einer Leuchte in der Hand, über die Schwelle. Er ist allein. Hinter ihm schließt sich sofort die Tür. Er bleibt am Eingang stehen und blickt ihm lange, eine oder auch zwei Minuten, ins Gesicht. Endlich tritt er langsam näher, stellt die Leuchte auf den Tisch und spricht zu ihm: Bist du es? Du? Und da er keine Antwort erhält, fügt er schnell hinzu: Antworte nicht. Schweige. Und was könntest du auch sagen? Ich weiß nur allzu gut, was du sagen würdest, aber du hast nicht einmal das Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du früher schon gesagt hast. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist uns stören gekommen, das weißt du selbst. Aber weißt du auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist, und ich will es auch nicht wissen. Bist du es selbst oder bist du nur sein Ebenbild? Aber morgen noch werde ich dich richten und dich als den ärgsten aller Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Und dasselbe Volk, das heute noch deine Füße geküsst hat, wird morgen auf einen einzigen Wink meiner Hand zu deinem Scheiterhaufen hinstürzen, um eifrig die glühenden Kohlen zu schüren. Weißt du das? Ja, vielleicht weißt du es, fügte er in sinnendem Nachdenken hinzu, ohne auch nur für eine Sekunde den Blick von seinem Gefangenen abzuwenden. »Ich verstehe nicht ganz, Iwan, was soll das?« fragte Aljoscha lächelnd, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte. »Ist das einfach zügellose Fantasie? Oder irgendein Irrtum des Greises, ein ganz unmögliches Quid pro Quo?« »Nimm meinetwegen das Letztere an«, erwiderte Iwan lachend. »Wenn dich der moderne Realismus bereits so verdorben hat und du nichts Fantastisches mehr ertragen kannst, willst du es als Quid pro Quo auffassen, so mag es meinetwegen so sein.« »Es ist ja wahr«, er lachte wieder. »Der Alte ist ein 90-jähriger Greis und hat vielleicht schon längst über seinen Ideen den Verstand verloren. Der Gefangene aber könnte ihn auch durch sein Aussehen verwirrt haben. Schließlich könnte es sich auch einfach um Fieberdelirien vor dem Sterben handeln, um eine Halluzination des 90-jährigen Greises, dessen Nerven zudem noch von dem gestrigen Flammentod der 100 Ketzer erregt sind. Aber kann es denn uns beiden nicht ganz gleich sein, ob es sich um eine Verwechslung oder um eine uferlose Fantasie handelt? Hier geht es doch nur darum, dass der Alte sich endlich aussprechen muss. Er muss doch wenigstens einmal das aussprechen, worüber er die ganzen 90 Jahre geschwiegen hat. Und sein Gefangener schweigt auch, sieht ihn an und sagt kein Wort. Kein einziges Wort. Und so muss es sogar unbedingt sein, sagte Iwan wieder lachend. Der Alte sagt ihm doch selbst, dass er gar nicht das Recht habe, dem schon einmal Gesagten etwas hinzuzufügen. Wenn du willst, so liegt gerade darin der Grundzug des römischen Katholizismus. Wenigstens meiner Meinung nach. Alles, sagt er, hast du dem Papst übergeben. Folglich liegt jetzt alles beim Papst. Du aber brauchst jetzt gar nicht mehr zu kommen. Oder störe wenigstens nicht vor der Zeit. In diesem Sinne reden sie ja nicht nur, sondern schreiben sie sogar. Zumindest die Jesuiten. Ich habe das selbst in den Schriften ihrer Theologen gelesen. Hast du das Recht, uns auch nur ein einziges der Geheimnisse jener Welt, aus der du gekommen bist, zu offenbaren? Fragt ihn mein Greis und antwortet statt seiner, »Nein, dieses Recht hast du nicht, denn das hieße, Neues zu dem bereits früher Gesagten hinzuzufügen und den Menschen die Freiheit zu nehmen, an der dir damals so viel lag, als du auf Erden wandeltest. Alles, was du von Neuem offenbaren würdest, müsste die Glaubensfreiheit der Menschen beeinträchtigen, denn es würde ihnen als Wunder erscheinen. Gerade ihre Glaubensfreiheit aber war dir damals, vor anderthalb Jahrtausenden, doch das Teuerste. Hast du nicht damals so oft gesagt, ich will euch frei machen? Nun, vorhin hast du sie gesehen, diese freien Menschen, fügt der Greis plötzlich mit nachdenklichem Spottlächeln hinzu. Ja, dieses Werk ist uns teuer zu stehen gekommen, fährt er fort und sieht ihn mit strengem Blick an. Aber wir haben das Werk schließlich in deinem Namen zu Ende geführt. Anderthalb Jahrtausende haben wir uns mit dieser Freiheit abgequält. Doch jetzt ist es vollbracht. Und zwar endgültig. Du glaubst nicht, dass es endgültig vollbracht ist? Du blickst mich sanftmütig an und würdigst mich nicht einmal deines Zorns? Aber du musst wissen, dass gerade jetzt diese Menschen mehr denn je von ihrer uneingeschränkten Freiheit überzeugt sind. Und dabei haben sie uns doch selber ihre Freiheit dargebracht und sie uns gehorsam und unterwürfig zu Füßen gelegt. Aber das ist unser Werk. Oder ist es auch das, was du wolltest? Ist es diese Freiheit, die du gemeint hast? Ich verstehe schon wieder nicht, unterbrach ihn Aljoscha. Meint er das ironisch? Macht er sich lustig? Keineswegs. Er rechnet es sich und den Seinen im Ernst als Verdienst an, dass sie endlich die Freiheit überwunden haben. Und zwar nur zu dem einen Zweck, um die Menschen glücklich zu machen. Denn erst jetzt, er meint natürlich die Inquisition, ist es möglich geworden, auch an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ist zum Rebellen geschaffen, aber können denn Rebellen glücklich sein? Du wurdest gewarnt, sagt der Greis zu ihm. Es fehlte dir nicht an Warnungen und Zeichen. Aber du hörtest nicht auf die Warnungen. Und du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem man die Menschen hätte glücklich machen können. Du verwarfst ihn. Aber zum Glück hast du dieses Werk uns überlassen, ehe du schiedest. Du hast es uns zugesichert und es mit deinem Wort besiegelt. Du hast uns das Recht gegeben, zu binden und zu lösen, und kannst es dir selbstverständlich nicht einfallen lassen, uns dieses Recht jetzt wieder zu nehmen. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Und was bedeutet das, es fehlte dir nicht an Warnungen und Zeichen? Fragte Aljoscha. Aber gerade das ist ja das Wichtigste, was der Alte aussprechen muss, sagte Iwan. Und der Greis fährt fort. Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, der große Geist sprach zu dir in der Wüste. Und uns ist in den Büchern überliefert, er habe dich versucht. War das wirklich so? Und wäre es möglich, jemals etwas Wahreres zu sagen als das, was er dir in seinen drei Fragen offenbarte und was du verwarfst und was in den Schriften Versuchungen genannt wird? Wenn jemals auf Erden ein echtes, wie ein Donnerschlag erschütterndes Wunder geschehen ist, so geschah es an jenem Tag, am Tag dieser drei Versuchungen. Dass diese drei Fragen gestellt wurden, war bereits das Wunder. Wenn es möglich wäre, sich einmal vorzustellen, nur so als Experiment und Beispiel, dass diese drei Fragen des furchtbaren Geistes aus den Büchern spurlos verschwunden wären und dass man sie also von Neuem erdenken und formulieren müsste, um sie wieder in die Schriften einzufügen, und zu dem Zweck alle Weisen der Erde, Regenten, Erzpriester, Gelehrte, Philosophen, Dichter zusammenrufen und ihnen sagen würde, löst die Aufgabe, denkt euch drei Fragen aus, aber solche, die nicht nur dem Maßstab des Geschehens entsprechen, sondern die darüber hinaus in nur drei Worten, in drei einfachen Sätzen der Menschensprache die ganze zukünftige Welt- und Menschheitsgeschichte enthalten und voraussagen. Glaubst du, alle Weisheit der Welt vermöchte etwas zu ersinnen, das an Kraft und Tiefe sich mit jenen drei Fragen vergleichen ließe, die dir damals der mächtige und kluge Geist in der Wüste tatsächlich gestellt hat? Allein an diesen Fragen, schon an dem Wunder ihres Erscheinens, kann man erkennen, dass man es hier nicht mit vergänglichem Menschenverstand zu tun hat, sondern mit einem ewigen und absoluten Geist. Denn diese drei Fragen fassen die ganze weitere Menschheitsgeschichte gleichsam zu einem prophetischen Ganzen zusammen und offenbaren die drei Bilder, in denen sich alle auf der ganzen Erde unlösbaren historischen Widersprüche der Menschennatur konzentrieren. Damals war das noch nicht so sichtbar, denn die Zukunft war unbekannt. Jetzt aber, nach 15 Jahrhunderten, erkennen wir, dass in diesen drei Fragen alles so genau vorausgesehen und vorausgesagt und sich so bewahrheitet hat, dass sich weder etwas hinzufügen noch etwas abstreichen lässt. Entscheide selbst, wer damals recht hatte. Du oder jener, der dich damals befragte? Erinnere dich der ersten Frage. Ihr Sinn wenn auch nicht ihr Wortlaut war folgender: Du willst in die Welt gehen und kommst mit leeren Händen, mit irgendeiner Freiheitsverheißung, die sie in ihrer Einfalt und als geborene Unruhestifter nicht einmal begreifen können, vor der sie sich fürchten und die sie schreckt. Denn für den Menschen und die menschliche Gemeinschaft hat es niemals und nirgends etwas Unerträglicheres gegeben als die Freiheit. Siehst du die Steine dort in dieser nackten, glühenden Wüste? Verwandle sie in Brote, und die Menschheit wird dir wie eine Herde nachlaufen, dankbar und gehorsam, wenn sie auch ewig zittern wird vor Angst, du könntest deine Hand zurückziehen. Und mit deinen Broten würde es dann ein Ende nehmen. Du aber wolltest die Menschen nicht der Freiheit berauben, und du verschmähtest den Vorschlag, denn was ist das für eine Freiheit, dachtest du, wenn der Gehorsam mit Broten erkauft wird? Und deine Antwort war: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber weißt du auch, dass der Geist der Erde sich gerade im Namen dieses irdischen Brotes gegen dich erheben, mit dir kämpfen und dich besiegen wird? Und dass alle ihm folgen und ausrufen werden: Wer gleicht wohl jenem Ungeheuer, das uns das Feuer vom Himmel gab? Weißt du auch, dass Jahrhunderte vergehen werden und die Menschheit durch den Mund ihrer Weisheit und Wissenschaft verkünden wird, dass es kein Verbrechen gibt und folglich auch keine Sünde? Es gäbe nur Hungrige. Mache sie zuerst satt, dann kannst du von ihnen Tugenden verlangen, werden sie auf ihre Fahne schreiben, die sie gegen dich erheben und durch die dein Tempel stürzen wird. Und an der Stelle deines Tempels wird ein neues Bauwerk errichtet, wird von neuem ein schrecklicher babylonischer Turm gebaut werden. Und obwohl auch dieser, wie der erste, nicht vollendet werden wird, so hättest du doch diesen neuen Turmbau vermeiden und die Leiden der Menschen um 1000 Jahre verkürzen können. Denn zu wem sonst, wenn nicht zu uns, sollen sie kommen, nachdem sie sich 1000 Jahre lang mit ihrem Turmbau abgequält haben? Sie werden uns dann abermals unter der Erde finden, in Katakomben, im Verborgenen. Denn man wird uns wieder verfolgen und martern. Sie werden uns finden und uns anflehen: Sättigt uns! Denn die, die uns das Feuer vom Himmel versprachen, haben es uns nicht gegeben. Und dann werden wir es sein, die ihren Turm vollenden. Denn nur derjenige wird ihn vollenden, der den Hunger stillen kann. Den Hunger stillen aber werden nur wir, in deinem Namen. Und wir werden lügen, dass es in deinem Namen geschehe. Oh, niemals. Niemals werden sie ohne uns ihren Hunger stillen können. Keine Wissenschaft wird ihnen Brot geben, solange sie frei bleiben. Aber das Ende wird sein, dass sie ihre Freiheit uns zu Füßen legen und sagen werden: Knechtet uns lieber, aber macht uns satt. Sie werden schließlich begreifen, dass Freiheit für alle unvereinbar ist mit ausreichend irdischem Brot für alle. Denn nie, nie werden sie lernen, miteinander zu teilen. Sie werden auch einsehen, dass sie niemals frei sein können, weil sie schwach, lasterhaft, nichtig und Rebellen sind. Du versprachst ihnen himmlisches Brot. Ich aber frage dich nochmals: Kann sich dieses Brot in den Augen des schwachen, ewig verderbten und ewig undankbaren Menschengeschlechts mit dem irdischen Brot messen? Und selbst wenn dir um des himmlischen Brotes willen Tausende und Zehntausende nachfolgen sollten, was würde dann mit den Millionen und Milliarden von Wesen geschehen, die nicht die Kraft haben, auf das Irdische um des himmlischen Brotes willen zu verzichten? Oder sind dir nur die Zehntausende der Großen und Starken teuer? Während die übrigen Millionen aber, zahllos wie der Sand am Meer, die Schwachen, aber dennoch dich Liebenden, dann nur als Material für die Großen und Starken dienen sollen? Nein, uns sind auch die Schwachen teuer. Sie sind lasterhaft und Rebellen, aber gerade sie werden den Gehorsam lernen. Sie werden uns bewundern und uns für Götter halten, weil wir bereit sind, uns an ihre Spitze zu stellen und die Freiheit zu ertragen. Diese Freiheit, vor der sie zurückschrecken, und weil wir bereit sind, über sie zu herrschen. So schrecklich wird es ihnen schließlich werden, frei zu sein. Aber wir werden sagen, dass wir dir gehorchten und nur in deinem Namen herrschten. Wir werden sie wieder betrügen, denn dich werden wir nicht mehr zu uns hereinlassen. Und in diesem Betrug wird unsere Pein bestehen, denn wir werden lügen müssen. Das war es, was diese erste Frage in der Wüste bedeutete, und was du im Namen der Freiheit, die du über alles stelltest, von dir gewiesen hast. Indessen lag in dieser Frage das große Geheimnis dieser Welt. Hättest du diese Brote angenommen, so hättest du die Menschen von einer ewigen Sorge erlöst. Denn das wäre deine Antwort gewesen auf diese eine Frage, die wichtigste sowohl jedes Einzelnen als auch der ganzen Menschheit, die so sehnsüchtig nach Antwort verlangt, nämlich: Wen sollen wir anbeten? Es gibt keine Sorge, die anhaltender und quälender für den frei gewordenen Menschen wäre, als denjenigen zu finden, vor dem er sich in Anbetung beugen kann. Aber der Gegenstand dieser Anbetung darf keinem Zweifel über seine Anbetungswürdigkeit unterworfen sein, auf dass alle Menschen sofort bereit wären, ihn gemeinsam anzubeten. Und also wird es sein bis zum Ende der Welt, selbst dann, wenn aus der Welt die Götter verschwinden. Gleich viel, dann wird man sich vor Götzen niederwerfen. Und nun sieh, was du weitergetan hast. Und alles wiederum im Namen der Freiheit. Ich sage dir, der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als die, einen zu finden, dem er möglichst schnell jenes Geschenk der Freiheit, mit dem er als unglückliches Geschöpf geboren wird, übergeben kann. Aber nur der kann sich der Freiheit der Menschen bemächtigen, der ihr Gewissen beruhigt. Mit dem Brot wurde dir eine unbestreitbare Macht angeboten. Gibst du Brot, so wird sich der Mensch vor dir beugen, denn es gibt nichts Überzeugenderes als Brot. Wenn aber zu gleicher Zeit irgendein anderer hinter deinem Rücken sein Gewissen erobert, oh, dann wird der Mensch auch dein Brot von sich werfen und jenem folgen, der sein Gewissen verführt. Darin hattest du recht. Denn das Geheimnis des menschlichen Seins liegt nicht im bloßen Dasein, sondern im Zweck des Lebens. Ohne eine feste Vorstellung davon, wozu er leben soll, wird der Mensch gar nicht leben wollen. Und er wird sich eher vernichten, als auf der Erde bleiben. Selbst dann nicht, wenn um ihn herum Brot in Fülle wäre. Das ist nun einmal so. Aber was ergab sich aus deiner Weigerung? Statt der Freiheit des Menschen, dich zu bemächtigen, hast du sie noch vergrößert? Oder hattest du vergessen, dass Ruhe und sogar der Tod der Menschen lieber sind als freie Wahl im Wissen von Gut und Böse? Es gibt nichts Verführerischeres für den Menschen als die Freiheit seines Gewissens. Aber es gibt auch nichts Quälenderes für ihn. Und nun hast du, statt für die festen Grundlagen eines für immer beruhigten menschlichen Gewissens, dich für alles entschieden, was es Seltsames, Zweifelhaftes und Unsicheres gibt. Nahmst du alles, was über die Kräfte der Menschen ging, und handeltest daher, als liebtest du sie überhaupt nicht, ausgerechnet du, der gekommen war, sein Leben für sie hinzugeben. Dich gelüstete nach einer Liebe aus Freiheit, auf dass er dir frei folge, von dir verführt und berückt. Statt nach dem alten festen Gesetz sollte der Mensch hinfort aus freiem Herzen selbst entscheiden, was gut und was böse ist, wobei er als einzige Richtschnur nur dein Vorbild hätte. Aber hast du wirklich nicht daran gedacht, dass er schließlich auch dein Vorbild verwerfen und deine Wahrheit bestreiten wird, wenn ihm eine so furchtbare Last wie die Freiheit der Wahl auferlegt wird? Die Menschen werden schließlich verkünden, dass die Wahrheit nicht in dir sei, denn man hätte sie in keiner größeren Verwirrung und Qual zurücklassen können, als du es getan hast, indem du ihnen so viele Sorgen und unlösbare Aufgaben hinterließest. Auf diese Weise hast du selbst den Grund der Zerstörung deines Reiches gelegt. Und so beschuldige denn auch niemand anderen. Was aber wurde dir in Aussicht gestellt? Es gibt drei Mächte. Es sind die einzigen drei Mächte auf Erden, die das Gewissen dieser kraftlosen Rebellen zu ihrem Glück auf ewig besiegen und bannen können. Diese Mächte sind das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du verwarfst das eine wie das andere und auch das dritte und hast damit selbst ein Beispiel gegeben. Als der furchtbare und allwissende Geist dich auf die Zinnen des Tempels führte und zu dir sprach: Wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn von ihm ist gesagt, dass die Engel ihn auffangen und tragen würden, damit er seinen Fuß an keinen Stein stoße. Dann wirst du erfahren, ob du Gottes Sohn bist, und wirst damit beweisen, wie groß dein Glaube an deinen Vater ist. Da wiesest du die Versuchung von dir. Du unterlagst ihr nicht und stürztest dich nicht hinab. O gewiss, du handeltest stolz und erhaben wie Gott. Aber sind denn die Menschen, sind denn diese schwachen Geschöpfe mit den Empörerinstinkten, sind sie etwa Götter? Oh, du wusstest gar wohl, dass du, wenn du nur einen Schritt getan hättest, nur eine Bewegung, um dich hinabzustürzen, du sofort Gott versucht und deinen ganzen Glauben an ihn verloren hättest und an der Erde zerschellt wärest, an derselben Erde, die du zu retten gekommen warst. Und dass der kluge Geist, der dich versuchte, triumphiert hätte. Ich aber frage dich nochmals, gibt es denn viele, die so sind wie du? Und hast du wirklich auch nur einen Augenblick glauben können, dass auch die Menschen einer ähnlichen Versuchung widerstehen würden? Ist denn die Natur des Menschen so beschaffen, dass sie auf das Wunder verzichten Und in solchen furchtbaren Augenblicken, wenn die Seele vor den tiefsten und letzten, schrecklichsten und quälendsten Fragen steht, mit der freien Entscheidung des Herzens allein bleiben könnte? Oh, du wusstest, dass deine Tat in die Schriften eingehen, dass sie die Abgründe der Zeit überdauern und die letzten Grenzen der Erde erreichen würde. Und du hofftest, dass der Mensch deine Nachfolge antreten und bei Gott bleiben würde, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch, sobald er das Wunder verwirft, sofort auch Gott verwirft. Denn der Mensch sucht nicht so sehr Gott, als er Wunder sucht. Und da der Mensch nicht die Kraft hat, ohne Wunder auszukommen, so wird er sich neue Wunder schaffen. Wird sie sich selbst ausdenken und wird die Wundertaten der Zauberer, die Hexerei alter Weiber anbeten. Mag er auch 100-mal Rebell, Ketzer und ein Gottloser sein. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als man dir mit Spott und Hohn zurief: Steig herab vom Kreuz, und wir werden glauben, dass du Gottes Sohn bist. Du stiegst nicht herab, weil du wiederum die Menschen nicht durch ein Wunder zu Sklaven machen wolltest, weil dich nach freiwilliger und nicht nach durch Wunder erzwungener Liebe verlangte. Es dürstete dich nach der Liebe freier Menschen, nicht nach dem sklavischen Entzücken des Geknechteten vor einer Macht, die ihm ein für allemal Furcht eingeflößt hat. Aber auch darin hast du die Menschen überschätzt. Denn sie sind Sklaven, das sage ich dir, auch wenn sie als Rebellen geschaffen sind. Was besagt das schon, dass sie sich jetzt allerorten gegen unsere Macht empören und auf ihre Empörung stolz sind? Das ist der Stolz von Kindern, von unreifen Schulknaben. So rebellieren kleine Kinder, die sich in der Klasse zusammenrotten und den Lehrer hinausjagen. Aber auch der Triumph der Schulkinder wird ein Ende haben. Und es wird sie teuer zu stehen kommen. Sie werden sich unter törichten Tränen eingestehen, dass der, der sie als Rebellen geschaffen hat, sich zweifellos über sie hat lustig machen wollen. Das werden sie in ihrer Verzweiflung sagen. Und ihre Worte werden eine Gotteslästerung sein, die sie noch unglücklicher machen wird. Denn die menschliche Natur erträgt keine Gotteslästerung und straft sich zu guter Letzt selbst dafür. Also ist nichts als Unruhe, Verwirrung und Unglück den Menschen zuteil geworden, nachdem du so viel für ihre Freiheit gelitten hast. Dein großer Prophet sagt in Bildern und Gleichnissen, dass man alle Zeugen der ersten Auferstehung gesehen hätte. Und es seien je 12.000 aus jedem Stamm gewesen. Wenn aber ihrer nur so wenige waren, so waren auch sie gewissermaßen nicht Menschen, sondern Heilige, gleichsam Götter. Sie haben dein Kreuz ausgehalten. Sie haben jahrzehntelang hungernd und nackt in der Wüste gelebt, sich nur von Heuschrecken und Wurzeln genährt. Du kannst nun selbstverständlich stolz auf diese Kinder der Freiheit, der freien Liebe und des freien großen Opfers in deinem Namen hinweisen. Vergiss aber nicht, dass ihrer im Ganzen nur wenige Tausende waren und noch dazu lauter Außergewöhnliche, nahezu Götter. Und die anderen? Worin besteht die Schuld der übrigen schwachen Menschen, dass sie nicht dasselbe haben ertragen können, was die Starken ertragen haben? Was haben die schwachen Seelen verschuldet, dass es über ihre Kraft geht, solch schreckliche Gaben in sich aufzunehmen? Kamst du denn wirklich nur zu den Auserwählten? Und um der Auserwählten willen? Wenn es so ist, dann ist hier ein Geheimnis verborgen, das wir nicht fassen können. Wenn es aber ein Geheimnis ist, so waren auch wir im Recht, ein Geheimnis zu predigen und sie zu lehren, dass es nicht auf den freien Entschluss ihrer Herzen und nicht auf die Liebe ankommt, sondern auf das Geheimnis, dem sie blind zu gehorchen haben, sogar gegen ihr eigenes Gewissen. Und so haben wir gehandelt. Wir haben deine Opfertat verbessert und sie auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität aufgebaut. Und die Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geführt wurden und dass ihnen die Last des furchtbaren Geschenks, das ihnen so viel Qual verursacht hatte, endlich von ihren Herzen genommen wurde. Waren wir nicht im Recht, als wir so lehrten und handelten? Sprich, haben wir die Menschen denn nicht geliebt, als wir demütig ihre Ohnmacht einsahen, liebreich ihre Bürde erleichterten und ihnen in Anbetracht ihrer kraftlosen Natur sogar zu sündigen erlaubten? Allerdings nur mit unserer Billigung. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Und warum blickst du mich so stumm und tief mit deinen sanften Augen an? Zürne mir doch! Ich will deine Liebe nicht, denn auch ich liebe dich nicht! Und was sollte ich vor dir verheimlichen? Weiß ich denn nicht, mit wem ich rede? Was ich dir zu sagen habe, ist dir längst bekannt, das lese ich in deinen Augen. Kann ich denn vor dir unser Geheimnis verbergen? Oder willst du es vielleicht gerade aus meinem Mund vernehmen? So höre denn, wir sind nicht mit dir verbündet, sondern mit ihm. Das ist unser ganzes Geheimnis. Schon lange sind wir nicht mehr mit dir, sondern mit ihm. Schon seit 8 Jahrhunderten. Genau 8 Jahrhunderte ist es her, da wir von ihm das nahmen, was du entrüstet von dir gewiesen hast, jene letzte Gabe, die er dir anbot, als er vor dir alle Reiche der Erde ausbreitete. Wir nahmen von ihm Rom und das Schwert der Cäsaren, und wir erklärten, dass nur wir allein die Herren dieser Welt seien, die einzigen Herrscher der Erde, wenn wir auch unser Werk bis jetzt noch nicht vollendet haben. Doch wessen Schuld ist das? Oh, dieses Werk steckt bis jetzt noch in den Anfängen, aber es ist doch wenigstens der Anfang gemacht. Lange noch wird man auf die Vollendung des Werkes warten müssen, und viel wird die Erde inzwischen leiden, aber wir werden unser Ziel erreichen und werden die Cäsaren sein. Und dann werden wir an das Glück der Menschen auf der ganzen Welt denken. Denn das Bedürfnis nach der universellen Vereinigung ist die dritte und letzte Qual der Menschen. In der Gesamtheit hat die Menschheit immer um jeden Preis nach erdumfassender Totalität gestrebt. Es hat viele große Völker mit großer Geschichte gegeben, aber je höher diese Völker aufstiegen, desto unglücklicher wurden sie, denn umso stärker empfanden sie das Verlangen nach einer universellen Vereinigung der Menschen. Große Eroberer, ein Timur, ein Genghis Khan, sind wie gewaltige Wirbelstürme über die Erde gebraust in dem Bestreben, die Welt mit dem Schwert zu erobern. Aber auch sie folgten, wenn auch unbewusst, demselben mächtigen Bedürfnis der Menschheit nach allgemeiner und universeller Vereinigung. Hättest du das Reich und den Purpur Cäsars angenommen, so hättest du die Weltherrschaft begründet und der Welt den ewigen Frieden gegeben. Denn wer sollte sonst wohl über die Menschen herrschen, wenn nicht diejenigen, die über ihr Gewissen herrschen und in deren Hand ihre Brote sind? Und so nahmen wir das Schwert Cäsars. Und da wir es aber nahmen, verwarfen wir natürlich dich und folgten ihm. Oh, es werden noch Jahrhunderte von Ausschreitungen des freien Verstandes, ihrer Wissenschaft und der Menschenfresserei vergehen müssen. Denn wenn sie den Bau ihres babylonischen Turmes ohne uns beginnen, werden sie mit Menschenfresserei enden müssen. Dann aber wird das Tier zu uns herankriechen, es wird uns die Füße lecken und sie mit den blutigen Tränen seiner Augen benetzen. Und wir werden uns auf das Tier setzen und den Kelch erheben, auf dem geschrieben steht: Geheimnis. Und dann erst wird für die Menschen das Reich des Friedens und des Glücks gekommen sein. Es wird tausende Millionen glücklicher Kinder geben und 100.000 Märtyrer, die den Fluch der Erkenntnis von Gut und Böse auf sich genommen haben. Sie werden freilich sterben. Still werden sie in deinem Namen erlöschen und jenseits des Grabes nichts als den Tod finden. Wir aber werden das Geheimnis wahren und werden die Menschen beglücken, indem wir ihnen himmlische und ewige Belohnung verheißen. Denn selbst wenn es dort in jener Welt etwas geben sollte, so wird es doch selbstverständlich nicht für solche wie sie sein. Man sagt und prophezeit, dass du kommen und von Neuem siegen wirst, gefolgt von deinen Auserwählten, den Stolzen und Mächtigen. Wir aber werden sagen, dass sie nur sich selbst, wir aber alle gerettet haben. Man sagt, dass die Buhlerin, die auf dem Tier sitzt und in ihren Händen das Geheimnis hält, beschimpft werden wird. Dass die Kraftlosen sich wieder empören, das Purpurgewand der großen Buhlerin zerreißen und ihren eklen Leib entblößen werden. Dann aber werde ich mich erheben und dir tausende Millionen glücklicher Kinder zeigen, die keine Sünde kennen. Und wir, die wir ihre Sünden auf uns genommen haben, um sie glücklich zu machen, wir werden dann vor dich hintreten und sagen: Verurteile uns, wenn du es kannst und wagst. Du musst wissen, dass ich keine Furcht vor dir habe. Du musst wissen, dass auch ich in der Wüste war, dass auch ich mich von Heuschrecken und Wurzeln genährt, dass auch ich die Freiheit segnete, mit der du die Menschen gesegnet hattest, und auch ich mich vorbereitete, zur Zahl deiner Auserwählten zu gehören, zur Zahl der Mächtigen und Starken, in dem Verlangen, dass die Zahl voll werde. Aber ich erwachte und wollte nicht mehr dem Wahnsinn dienen. Ich kehrte zurück und schloss mich der Schar jener an, die dein Werk verbessert haben. Und ich sage dir nochmals: Du wirst schon morgen diese gehorsame Herde sehen, wie sie auf meinen ersten Wink zu deinem Scheiterhaufen stürzen wird, um das Feuer zu schüren. Denn auf den Scheiterhaufen bringe ich dich dafür, dass du uns stören gekommen bist. Und wahrlich, wenn es einen gegeben hat, der mehr als alle unseren den Scheiterhaufen verdient hat, so bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen. Dixie. Ivan hielt inne. Seine Worte hatten ihn mitgerissen und er war in Eifer geraten. Als er aber geendet hatte, lächelte er plötzlich. Aljoscha, der ihm schweigend zugehört hatte, war gegen Ende hin außerordentlich erregt und mehrfach versucht, den Bruder zu unterbrechen, hatte sich aber offenkundig jedes Mal bezwungen. Als Iwan nun plötzlich verstummte, fiel er sofort ein, heftig und hastig wie ein Mensch, der sich lange hat zurückhalten müssen. »Aber das ist doch absurd«, stieß er hervor und wurde rot. »Dein Poem ist ein Lob, Jesu, aber keine Schmähung, wie du es gewollt hast. Aber wer wird dir das von der Freiheit glauben? Muss man sie denn unbedingt so auffassen? Die Auffassung der Orthodoxie ist ganz anders. Das ist Rom. Und nicht einmal ganz Rom. Das ist nicht wahr. Das sind nur die Schlechtesten des Katholizismus. Die Inquisitoren und die Jesuiten. Und solch einen fanatischen Menschen wie dein Inquisitor gibt es überhaupt nicht. Was sind das für Sünden der Menschen, die man stellvertretend auf sich nehmen kann? Was sind das für Geheimnisträger, die da irgendeinen Fluch zum Glücke der Menschen auf sich genommen haben? Wer hat jemals solche gesehen? Ja, womit endet denn dein Poem?« fragte er, den Blick zu Boden gesenkt. »Oder ist es schon zu Ende?« »Den Schluss habe ich mir so gedacht. Nachdem der Inquisitor verstummt ist, wartet er eine Weile, was der Gefangene ihm antworten werde. Sein Schweigen bedrückt ihn. Er hat gesehen, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit still zuhörte, den Blick auf seine Augen gerichtet, offenbar ohne etwas entgegnen zu wollen. Der Greis aber hatte gewünscht, dass er ihm etwas sage, und sei es noch so bitter und furchtbar. Er aber nähert sich plötzlich dem Greis und küsst ihn still auf die blutleeren 90-jährigen Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis zuckt zusammen. In den Mundwinkeln des greisen Großinquisitors zuckt es. Er geht zur Tür des gewölbten Verlieses, öffnet sie und sagt zu ihm: »Geh und komme nicht wieder. Komme nie mehr wieder. Nie wieder. Niemals.« Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Plätze der Stadt. Der Gefangene geht. »Und der Alte?« »Der Kuss brennt auf seinem Herzen. Aber er bleibt bei seiner früheren Idee.«